aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld gerissen werden, gesellschaftlich isoliert werden, um da auch so eine Befriedung halt erstmal gesellschaftlich gesehen zu schaffen. Ganz interessant ist es ja immer, womit das gerechtfertigt wird. Das ist sehr spannend, ist ja immer, was uns allen vorgekaut wird, dass ja im Knast halt größtenteils Vergewaltiger und Mörder oder Mörderinnen, betrifft ja jeden, sitzen würden. Das ist aber nicht so wirklich der Wahrheit entsprechend. Wenn man sich so die Statistiken da mal genauer anschaut, macht diese Art von Verbrechen in Deutschland auf die Straftatstatistik ausgerechnet gerade mal 0,1% aus. Auch wenn man dann noch weitergeht und das ein bisschen diesen Kreis erweitert und mal so schaut, was überhaupt so dann Sexualdelikte macht so 1% aus, so körperliche Gewalt, die angewendet wurde, jetzt ohne Todesfolge oder so, das sind auch gerade mal, ich glaube gerade mal so 10% Körperverletzung, 9 oder 10% sind das. Und der größere Teil von diesen ganzen Straftaten und auch diesen Menschen, die dann im Knast landen, sind halt Eigentumsdelikte, Beleidigung, Erschleichen von Leistungen, etc. Also die mal oder halt im Konflikt mit dem BTMG, also mit dem Betäubungsmittelgesetz gekommen. Ob nun Handel oder Konsum ist ja wurscht. In Bayern kommt man auch ziemlich schnell für den Konsum in den Knast. Da reichen schon kleinste Mengen. Ja, also wenn man dann so dahinter schaut, ist halt so dieses Argument fällt dann da so ein Stück weit in sich zusammen, dass halt da nur gefährliche Menschen sitzen würden, die dir nach Leib und Leben trachten. Ja, also wie gesagt, ihr kennt das ja alle, dass auch Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer zum Beispiel als dieses abschreckendste Beispiel, dass es nicht so ist, in den Knast kommen, wenn sie halt nicht die das Geld, was sie da angeblich erschlichen hätten, leisten können. Wenn man dann genauer hinschaut, wer sitzt im Knast, sind das Menschen, die ökonomisch nicht so privilegiert sind, nennen wir es mal so, um jetzt nicht irgendwelche blöden Worte zu verwenden. Also sprich, Leute, die eh schon keine Kohle haben und dann vielleicht eine Strafe nicht bezahlen können und deswegen in den Knast gehen müssen, um diese Ersatzstrafe anzunehmen. Natürlich ist auch überrepräsentiert im Knast sind Menschen, die nicht Deutsche sind oder zumindest nicht her vom Pass auf jeden Fall. Wir hatten es vorhin schon mal so kurz angeklingen lassen, also so jeder kennt diesen Begriff vom Racial Profiling. Die sind natürlich, werden viel häufiger kontrolliert und viel enger überwacht natürlich, als diejenigen, die wie ein braver Bürger aussehen und landen dadurch logischerweise auch eher im Knast. Plus, dass es noch Gesetze gibt, die auch nicht mal von Deutschen gebrochen werden können, die nur von Ausländern gebrochen werden können, dieses ganze Thema Ausländerrecht. Ja. Insgesamt ist so aus meiner Perspektive zu beobachten, da ja der Sozialstaat immer weiter ausgehöhlt wird, so ein Stück weit, es haben ja immer mehr Menschen damit zu kämpfen, überhaupt über die Runden zu kommen, dass sich natürlich auch dieser ganze Konflikt verschärft und dadurch viel eher Leute viel schneller in den Knast tauchen müssen. Und das auch ja so ein Stück weit Methode hat, da werde ich dann später nochmal drauf kommen, warum. Was sind so die grundsätzliche Funktion vom Knast? Was soll das mit den Individuen machen, die da reinkommen? Du sollst erstmal ruhig gestellt werden. Es soll natürlich auch andere abschrecken, dass du nicht selber dort landest. Und du wirst natürlich komplett sozial isoliert, da du ja aus deinem normalen, gewohnten sozialen Umfeld halt da rausgerissen wirst und halt weggesperrt wirst davon und dich in dem System Knast erstmal irgendwie unterordnen musst. Also du verlierst deine sozialen Kontakte, damit einhergeht. Jeder weiß, wie über Menschen, die im Knast gesessen haben, wie über die gesprochen wird, auch so ein Stück weit eine Stigmatisierung von den Personen an sich. Und natürlich werden sie auch ein ganzes Stück weit auch zu vom Staat aus und der restlichen Gesellschaft zu Sündenböcken gemacht für viele Dinge, die hier schief laufen, wo sie jetzt vielleicht konkret gar nichts persönlich dafür können. Ja, dadurch wird halt auch, wie gesagt, dieser Status quo so ein Stück weit aufrechterhalten, dass halt nicht zu viel Unruhe entsteht. Schön umschreiben tut es der Staat selber. Es soll der Rechtsfrieden aufrechterhalten werden. Dafür wirkt der Staat präventiv und repressiv auf Täterinnen ein, die in unserer Gesellschaft leben. Ja, im Zuge dessen guckt man dann ja natürlich auch, was so im Knast noch so abgeht. Dahinter, da ist so in den letzten, ich würde mal so sagen, 10, 15 Jahren hat sich in Deutschland da so ein Stück weit verschoben, dass das normalerweise ja ein System ist, was nur den Staat Geld kostet. Der Staat versucht ja immer mehr zu privatisieren und zu gucken, wie man da auch noch ein bisschen Geld rausschlagen kann, auch aus Sachen, die ihm eigentlich nur Geld kosten sollten oder was seine Aufgabe sind. Sprich, er privatisiert die Kneste und holt sich Unternehmen mit dran, um sowas wirtschaftlicher führen zu können. Das Ganze ist mal ursprünglich von der Angela Davis als Industrial Prison Complex in den USA beschrieben worden, da dieses Problem eine ganz andere Dimension hat. Man hat in den USA sitzen ja ungefähr 2,1 Millionen Menschen hinter Gittern. Also dort ist, glaube ich, also nun, ich nehme es mir nicht krumm, wenn es dann nochmal irgendwo richtiger liest, aber ich glaube, von 70 Leuten sitzt dort einer im Knast, also auf die Bevölkerung ausgerechnet, was schon ziemlich heftig ist. In Deutschland sitzt, glaube ich, auf 700, 800 sitzt einer im Knast. Also da sieht man schon diese extreme Diskrepanz. Das Ganze ist so, dass bis auf in Brandenburg in Deutschland in den Gefängnissen ein Arbeitszwang herrscht. Also man kann auch von Zwangsarbeit sprechen. Hat ja im historischen Kontext vielleicht nicht immer ganz glücklich, aber du kannst dich nicht der Arbeit im Knast entziehen. Wenn du das tust, dann hast du halt ja, natürlich mit Sanktionen zu rechnen. Das bedeutet, wenn du in Deutschland von den 64.000 Menschen, die aktuell im Knast sitzen, geht ein Großteil halt auch arbeiten. Die verdienen im Schnitt, das hat mal jemand ausgerechnet, nicht mehr als 1,50 im Stundenlohn Durchschnitt. Also wenn du im Knast arbeitest, arbeitest du für 1,50 die Stunde. Noch hinten dran mit dem Rattenschwanz, dass dass nicht deine Altersabsicherung, also sprich der Rente angerechnet wird oder in sonstige Pflege, Sozialkassen irgendwo mit einbezogen wird. Also du hast von diesen 1,50 wird dir eh noch ein Teil von dieses Geld, ich glaube fast die Hälfte, auf dem Konto gebunkert, dass du damit keinen Scheiß machst, dass sie da vorhalten müssen für dich, was du erst am Ende deines Knastaufenthalts ausgezahlt kriegst. Von diesen mickrigen Kröten musst du dann natürlich auch noch im Knast in speziellen Läden einkaufen, die auch, ich habe den Namen der Firma vergessen, einer gehört mit zu Edeka größtenteils. Sprich, zu überteuerten Preisen kriegst du da eh nicht das komplette Sortiment, sondern musst von deinem kargen Lohn, den du da erhältst, dir dann auch noch dich so ein Stück weit für vermeintliche Luxusgüter, die für uns alltäglich sind, auch noch dich daran bedienen. Ja, das Ganze hat schon ganz schön große Ausmaße angenommen. So also es gibt zwei, drei teilprivatisierte Knäste in Deutschland, die auch rentabel laufen. Also das Geld, was damit verdient wird, fließt halt zurück wieder in die Justizkassen, um diese Knäste wirtschaftlich rentabler zu machen. Interessant ist, dass die deutschen Blätter für Wirtschaft und Schieß mich tot halt auch schon also es ist so ein Think Tank, der sich Gedanken macht, welche Felder noch irgendwie beackert werden können, die noch frei brach liegen, wo noch Kapital rauszuschlagen ist. Und der nennt unter anderem halt auch den Knast als so eine Sonderwirtschaftszone, weil hier ja noch du Leute findest, die arbeiten müssen, egal zu welchem beschissenen Lohn, und halt auch dumme, stupide Arbeiten ausführen, die du sonst ins Ausland verlagern müsstest oder halt irgendwie anders Aufwendigkeit füllen müsstest. Als Beispiel jetzt in Nürnberg in der JVA ist es so, dass dort die Gefangenen für Playmobil teilweise schuften müssen und dort halt auch so stumpfe Rauslösearbeit von Plastikteilen machen müssen. Interessanterweise bezahlt dann auch der Nürnberger Knast mit dem Geld, auch aus diesen Geldern, was er da dran verdient, eine Strafe, die er jedes Jahr vom EU-Menschengerichtshof aufgebrummt kriegt. Dort sind immer noch die Außengitter angebracht, in einer Art und Weise, wie es nicht mehr nach europäischem Recht sein darf. Aber er blecht lieber diese Strafe, anstatt diesen Missstand endlich zu beheben. Also auch dafür wird so dieses Geld benutzt. Ja, neben diesem ganzen industriellen Thema, was glaube ich noch immer mehr werden wird in den nächsten Jahren, weil ja auch immer mehr Menschen, wie gesagt, in den Knast kommen werden. Wie sieht der Alltag eigentlich so aus? Dieser komplette Alltag im Knast ist natürlich fremdbestimmt und einer völligen Willkür der Schließerinnen und Schließer unterzogen. Also zumindest, wenn du in diesem ganzen Prozess deiner vermeintlichen Resozialisierung keine Reue zeigst, bist du denen auch ausgeliefert. Dein Tagesablauf ist im Knast minutiös durchgeplant. Das fängt halt an morgens von der Lebendkontrolle, meistens so 6, 7 ist, Anschalten des Stroms, dann ist halt Aufschluss, dann wird halt, also das ist ja alles zeitlich geregelt. Wann das ist, das bestimmst du ja nicht selber. Wann du zum Essen gehen darfst, wann du zur Arbeit gehen musst, sage ich jetzt bewusst in diesem Fall, wann du eventuell Hofgang, Freizeitgestaltung, wann du Besuch empfangen darfst, etc. Das alles ist dir ja vorgeschrieben, da hast du ja keinen eigenen Einfluss drauf, wann das und wie das geschieht. Ist ja alles ziemlich genau in den Landesjustizgesetzen geregelt. Es werden dir zusätzlich immer wieder natürlich noch, um dir zu zeigen, dass du am kürzeren Hebel sitzt, bürokratische Hürden mit auf den Weg gegeben, sprich sei es das Empfangen von Besuch, kann dir ja weggenommen werden oder halt Freizeitgestaltung musst du, wenn du bestimmte Ansprüche hast, musst du ewig lange Anträge und so schreiben und ob die dann erfüllt werden, ist ja auch so eine Frage. Also man kann halt sagen, dass sämtliche Aktivitäten, die im Knast stattfinden, halt kontrolliert werden, limitiert werden und halt so zurechtgestutzt und zeitlich festgelegt werden, dass du keinen Einfluss mehr darauf hast. Zusammengefasst kann man sagen, der Staat, neben dem, dass du eingesperrt bist an diesem Ort, wird natürlich auch noch mit so einem totalitären Zeitplan über dich gerichtet. Über diesen totalitären Zeitplan und diese ganze Anpassung sollen natürlich die Gefangenen auch lernen, eine gute Rolle zu übernehmen, also zu lernen, regelmäßig zu arbeiten, also so eine geregelte Tagesstruktur zu übernehmen, arbeiten zu gehen und im Idealfall dann natürlich vor den Schließerinnen und Schließern zu buckeln und zu kriechen, um das natürlich dann auch mit nach draußen zu übertragen, um dann später am Arbeitsplatz möglichst die Fresse zu halten und Chefinnen und Chefin halt Profite zu bewerkstelligen und zu garantieren, was dann im Nachhinein außerhalb der Knastmauern passt und natürlich dieses ganze System der Unterwerfung und Anpassung natürlich den Leuten ganz gut in den Kram passt. Ja, so symbolisch kann man ja sagen, repräsentiert auch der Knast so ein ganzes Stück weit dieses System und das Gebäude an sich. Nach außen hin, wer halt hat eigentlich diese Macht in diesem Staate? Wer kann in letzter Instanz über dich richten und dich verurteilen und auch wegsperren, wenn es nötig ist? Und nach innen bist du natürlich vollkommen auf dich zurückgeworfen und den nur noch kleinen Teil, der dir zeitlich zugeteilt wird, dass, und diesem ganzen System von Kontrolle und Bestrafung bist du ausgesetzt. Es gibt auch vielleicht noch einen anderen Zugang zu diesem ganzen Thema, der relativ interessant ist, der sich so im Zuge dieser postmodernen Theoriewelle so ein bisschen da, dass halt Leute, Foucault ist wahrscheinlich jedem irgendwo ein Name, überwachen und strafen und so, dass du auch so einen anderen Zugang dazu finden kannst, indem du dir einfach das Gebäude Knast an sich anschaust, jetzt wirklich rein von der Architektur und zu guckst, was hat diese Architektur für eine Funktion eigentlich. Also ein Knast ist idealerweise so gestaltet, dass wenn du als Individuum dort drin, also als Gefangener sitzt, dir vorkommst, dass du permanent überwacht wirst. Also dass du immer damit rechnen musst, dass jegliche deiner Aktivitäten zu jeder Zeit von einem Schließerin oder einer Schließerin halt auch gesehen wird. Also sprich, dass du permanent diesen Bullen im Kopf hast. Bautypisch wird das dann so gemacht, was nicht hundertprozentig realistisch umsetzbar ist, aber schon in diese Richtung geht. Ich weiß nicht, ob es den Leuten, also euch ein bisschen sowas sagt, das Panoptikum, also sprich in der Mitte sitzt die überwachende Instanz und rundherum sind die Zellen und jederzeit musst du damit rechnen, auch wenn du weißt, dass es de facto nicht möglich ist, dass in deine Zelle geschaut wird. Was natürlich so ein krasses psychischen Druck auch irgendwo auslöst. Also dieses Gefühl dieses ständigen Gesehenswerdens. Ja, wenn man dann noch so ein bisschen, weil da jetzt auch so Schule und Kaserne in allem steht, draufschaut, auch wieder von der architektonischen Seite ist verdammt interessant, dass so Grundrisse von Kasernen und Knästen sich gar nicht so unähnlich sind und sich da immer wieder gegenseitig so ein bisschen rausbedient wird, was gut funktioniert, um die Menschen halt in so ein System zu zwängen, in das ich sie haben möchte. Also dass sie sich einer Autorität unterwerfen und das tun, was ich ihnen sagen soll. Wenn man eine Schule hat, hat man ja auch, wir haben alle diese Zeitpläne, dass wir pünktlich im Unterricht sitzen müssen, dass wir zuhören müssen, was der Lehrer sagt und das wird natürlich immer übertragen und das nicht zu hinterfragen. Wenn ich Kaserne sage, gut, mittlerweile haben wir eine Berufsarmee, es ist in Deutschland nicht mehr so krass wie noch vielleicht vor 50, 60 Jahren, war die Kaserne dann auch der Ort, wo du direkt bestraft werden konntest, halt, wenn du nicht das richtige Verhalten, also wenn du nicht der Unterordnung, was ja auch in den Schulen abgeschafft wurde. Aber es ist immer da so ein bisschen so ein Hin und Her, dass da gewisse Techniken ausgetauscht werden und so Vorbildfunktionen teilweise für den anderen Bereich haben. Beispiel von mir aus ist zum Beispiel, wo wir uns mittlerweile, glaube ich, ganz gut dran gewöhnt haben und das akzeptiert haben, sind halt die Kameras, die überall hängen. Das war ja früher nur im Knast, um halt Schließerinnen und Schließer zu reduzieren und dieses permanente Gefühl des Überwachtseins aufrechtzuerhalten. Mittlerweile haben wir uns leider auch daran zum großen Teil gewöhnt. Anderen Staaten ist es noch schlimmer. Man denkt nur an Großbritannien, wo wirklich jeder Winkel in der Stadt mit der Kamera ausgeleuchtet ist. Ja, also das ist ja auch das Ziel, dass man Personal halt einsparen soll dann mit diesem Ganzen. Wie wirkt Strafe? Strafe wirkt einerseits natürlich ganz krass auf den Körper, indem du halt physisch weggesperrt wirst, dass du auch von mir aus in Isolationshaft gesteckt werden kannst, was ja auch körperliche Auswirkungen hat. Früher gab es natürlich auch noch die Mittel der körperlichen Züchtigung und Folter, was mittlerweile ja zum Glück ein bisschen verpönt ist. Das wiederum wird halt so ein ganzes Stück weit jetzt über die eben schon genannten halt, dass mehr mit auf den Geist gestraft wird, halt, dass dir Privilegien entzogen werden oder du halt dich diesem System unterordnen sollst. Und Ziel ist es ja immer, deine eigene Identität zu brechen, dieses widerständige Individuum wieder auf Linie zu bringen, halt zu resozialisieren, damit es wieder ein gutes Mitglied der Gesellschaft sein kann. In diesem ganzen Kontext arbeitet also was ich jetzt so alles genannt habe, ist halt so ein System der Konditionierung. Gutes Verhalten wird halt im Knast relativ belohnt, schlechtes Verhalten dementsprechend sanktioniert. Was ist gutes Verhalten? Gutes Verhalten kann im Knast sein, wenn du den Schließerinnen und Schließern halt jeden Wunsch quasi von den Lippen abliest, selber deine Mitgefangenen unsolidarischerweise bespitzelst, die Schließerinnen auf Fehlverhalten von denen, sei es, dass der ein Handy in der Zelle hat oder so, darauf hinweist. Und sie halt verpfeifst, dafür kriegst du natürlich gewisse Privilegien auch im Knast. Wenn du das nicht tust, wenn du eher zum Sitzstreik von mir aus, wie es in der JVA Chemnitz erst letztes Jahr passiert ist, aufwiegelst, ja, dann wirst du halt von der Gruppe getrennt, wirst in ISO geworfen oder in andere Haftanstalten verlegt, werden dir Privilegien wie das Postempfang, Besuchsempfang und sowas gestrichen, also hast du dann da auch oder darfst nicht mehr telefonieren. Also solche Sachen sind dann auch ganz klar. Also gutes Verhalten wäre auch zum Beispiel Arbeit gehen, dass du regelmäßig dorthin gehst. Ja. Ja, quasi im Endeffekt bist du halt dann im Knast und sollst du das auch mit raus in die Gesellschaft nehmen, dass du dein eigener Bulle und Richter in einem bist und halt permanent dein eigenes Verhalten immer wieder daraufhin kontrollierst und korrigierst. Was nicht gewünscht ist, was aber, denke ich, ganz zentral ist in der zwischenmenschlichen Beziehung und auch unser Ziel sein sollte, ist halt jegliche Form von Solidarität und Eigenverantwortung. Die wird mit dieser Form der Bestrafung, Erziehung, Resozialisierung halt überhaupt nicht gefordert, kommt da drin überhaupt nicht vor. Wenn ich das Ganze jetzt schon, man hat ja gesehen, das ist so ein riesiger Komplex an sich, kann man auch sagen, dass so dieses Menschen wegsperren in Knästen ist eigentlich eine Wissenschaft für sich. Beweis dafür, ganz einfach, wenn man guckt, was eigentlich für alles für Berufsgruppen am System Knast irgendwo mit angegliedert sind. Du hast halt in der Praxis die Schließerinnen und Schließer, die Bullen, die Sozialarbeiterin, die Therapeuten, die Psychiaterin, irgendwo mittlerweile halt auch diesen Investor da mit sitzen. Und das Ganze ist halt damit System, wo diese Menschen zusammenarbeiten, oder von mir aus auch der Architekt, der den Knast entworfen hat, dass diese Leute eng zusammenarbeiten, um halt irgendwie das noch mehr zu perfektionieren und dass es noch besser die Leute das machen, was man von ihnen erwartet. Also wie gesagt, kann Foucault strafen und überwachen und strafen ist da sehr gutes Stück, wenn man sich da mal reinlesen möchte. Das Ende vom Lied ist, wenn man das jetzt größer hinausdenkt, ja, es gibt Knäste in unserer Gesellschaft, also sprich, wir leben in einer Knastgesellschaft in meinen Augen. Also in unserer Gesellschaft existiert ein Ort, wo Menschen von anderen Menschen eingesperrt werden, wo Menschen von anderen Menschen gebrochen werden sollten, wo sie tagtäglich entmündigt werden, teilweise erniedrigt werden und de facto nicht in irgendeiner, was als Freiheit verkauft wird, in einer freien Form von Gesellschaft zusammenleben, aber auch wir hier draußen, das Stückchen vermeintliche Freiheit, was uns ja gegeben wird, ist ja zum größten Teil, was ja auch im Knast nicht erlernt wird, ist ja nur halt, dass wir in unserem Konsum frei sind und unsere Arbeitskraft zum Markte zu tragen und der Lohnknechtschaft nachgehen zu dürfen. Und auch dieses letzte Stückchen Freiheit wird dir ja im Knast dann komplett genommen, weil du hast ja dann von mir aus diesen Arbeitszwang, wie gesagt. Ja, das Einzigste, was man daran halt sieht, dieser Begriff der Freiheit, der bei uns vorherrscht, ist irgendwo immer mit Eigentum verknüpft. Sobald du diese Eigentumsgrundsätze halt antastest, landest du ganz schnell im Knast. Und genau dafür ist ja der Knast auch da, um diesen Status quo, dieses System Kapitalismus, so wie wir es kennen, auch so tagtäglich aufrechtzuerhalten. Indem du halt immer diese letzte Instanz hast, die diesen Konflikte, die der Kapitalismus logischerweise produziert, dass nicht alle Gewinnerinnen und Gewinner sein können, dass nicht jeder diese ökonomische Freiheit besitzt oder auch wenn er danach strebt, halt um dass nicht jemand auf die Idee kommt, halt sich Eigentum einfach zu nehmen, dafür ist der Knast ja da. Und wenn du es doch machst, dann kommst du halt dort rein und sollst wieder umerzogen werden, dich diesem ganzen System und diesem ganzen Spiel halt irgendwo wieder unterzuordnen. Es verdeutlicht halt sehr gut, wer hat die Macht in diesem System. Das ist der Staat, kann in letzter Instanz halt Gewalt anwenden, darf Leute wegsperren, um jegliche Form von Selbstorganisation, Solidarität in der Bevölkerung auch zu unterdrücken, was wir ja vorhin bei diesem PRG hatten, wo man dann sieht, dass das sich halt nicht nur auf die terroristische Gefahr, sondern auch auf, womit wir jetzt ja betroffen sind, hier wird ein solidarisches Verhalten komplett abgestraft. Ja, Ende vom Lied ist aus meiner Perspektive, dass wir eine Gesellschaft erreichen müssen, in der Knäste de facto nicht mehr nötig sind. Da sie im Kapitalismus halt immanent sind, um dieses System zu stützen, ist es auch logisch, dass man das System des Kapitalismus überwinden muss, wenn man Knäste überwinden möchte. Und das ist auch so unser Ziel, wo wir jetzt so ein bisschen am Ende, glaube ich, hingucken, wo wir mit dem Ganzen hinwollen, dass wir das so diesen Kampf mehr dahin bewegt, dass es nicht nur so ein reiner Abwehrkampf ist. Haben wir noch einen Ja, du Punkt? wolltest noch was zur Gefangenengewerkschaft sagen. Das stimmt, das ist ein neuer Punkt, den ich mit aufgenommen habe, weil die sind gerade relativ gut am Arbeit machen. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal was gehört habt. Es gibt die Gefangenengewerkschaft, die bundesweite Organisation, die gibt es eigentlich schon relativ lange, ist jetzt aber vielleicht auch, weil sie bei uns vor Ort und im Zuge der ganzen Beschäftigung damit präsenter geworden. Die hat sich 2014, wie gesagt, im Mai in der JVA Tegel gegründet. Von, ja, kann man jetzt mal so am Rande mit fallen lassen, von jemandem Linken, der auch wegen der Geschichte im Knast sitzen wollte, ist ja jetzt wurscht, völlig egal. In der sind momentan 1000 Leute organisiert in 50 Knästen mittlerweile, und ich glaube sogar mittlerweile sind es 60, 70, es wird immer mehr. Die GGBO hat sich auf die Fahnen geschrieben, so ähnlich wie eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, also an der FAU orientiert zu arbeiten. Dort kann jeder Mitglied werden, solange er im Knast sitzt halt. Also jeder Gefangene und Gefangene kann dort Mitglied werden. Und halt auch, sie haben so Grundprinzipien, also so rassistisches Verhalten und sowas wird nicht toleriert. Sie versuchen halt endgültig das anzuerkennen, dass das, was im Knast an dieser schlimmen ausbeuterischen Arbeit, dass das auch eine freie gewerkschaftliche Organisation voraussetzt, um halt durchzudrücken, erstmal so ganz praktische Sachen, dass das halt mit auf die Rente angerechnet wird, dass die Löhne besser werden, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Aber grundsätzlich möchten sie natürlich auch das System, also da nehmen sie kein Blatt vor den Mund, auch das System Knast irgendwann stellen sie eh in Frage und auch dieses System zu überwinden. Also sozusagen, sie selber sagen, so kurz zusammengefasst, die GGBO stellt die soziale Frage hinter Gittern. Wir haben auch den ihrer Organen, die Outbreak, bei uns auf dem Infotisch, wenn ihr da mal reinschnuppern wollt, was die so machen. Also es gibt neben den Gefangenen, die dort organisiert sind, das ist so ein praktischer Ansatz, der für jeden von uns vielleicht ganz interessant ist, muss natürlich auch Arbeit von außen geleistet werden. Es gibt sehr viele Soli-Gruppen, die halt unter anderem diese Outbreak rausbringen. Die Gefangenen untereinander halt auch miteinander die Briefe austauschen, halt die Verteiler für die Briefe und sowas machen und halt überhaupt diese öffentliche Arbeit, dass sie zum Beispiel vor die Knäste gehen, nicht nur zu Silvester, sondern auch diese Streiks und ähnliches. Also es passieren immer wieder Streiks, seit es diese Gewerkschaft gibt, halt auch mit einem öffentlichen medialen Präsenz versuchen halt irgendwo unterzubringen. Das ist eine sehr coole Sache eigentlich und es ist auch schön, dass das sehr gut von den Gefangenen und Gefangenen angenommen wird zurzeit. Ja. Also macht euch da gerne schlau. Wie gesagt, wir haben auch, nee, die Infobroschüren haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ich guck mal, vielleicht habe ich noch die kleinen Infobroschüren. Steht noch ein bisschen mehr drin. So, das war's dann mal zum Knast. Damit wären wir jetzt fast am Ende vom Vortrag. Ich würde nochmal ein Fazit ziehen wollen und dann nochmal so grob kurz auf die Kampagne zurückkommen, weil das jetzt halt etwas abstrakt vielleicht war. Genau, weil jetzt vielleicht so auch noch die Frage offen ist, wo wollen wir eigentlich hin mit der Kampagne? Genau, also Ausgangspunkt war erstmal so unser Ziel, dass wir eine Solidarität schaffen wollten, konkret für unseren Genossen, für Jan. Und das sichtbar machen, dass bei ihm halt Repression ansteht, im besten Fall auch darüber einen wahrnehmbaren Druck aufbauen. Aber weil Jan halt nicht alleine steht mit seiner Repression, weil er ja vielleicht, wahrscheinlich, man weiß es noch nicht so genau, nicht mal der Einzige ist, bei dem jetzt im Zuge vom 31. Mai auch eine Knaststrafe halt im Raum steht. Deswegen wollten wir, und auch weil wir Knast als ein Ganzes ablehnen, wollten wir halt die Kampagneninhalt nicht inhaltlich nicht so vollkommen auf ihn ausrichten, sondern dann einen größeren Kontext aufmachen. Und unser Ziel war außerdem noch, dass wir die politische Nachbereitung vom 31. Mai, die ja gerade in Nürnberg halt zum Beispiel vom Widerstand 33-Bündnis auch gemacht wird, dass wir die nochmal um einen ja, radikaleren, vor allem halt anarchistischen Standpunkt ergänzen wollen. Und die Kampagne wird ja auch unterstützt von der FDA, also von der Föderation deutschsprachiger AnarchistInnen, beziehungsweise gerade von den Mitgliedsgruppen auch maßgeblich getragen. Und darüber hoffen wir, dass sie auch nochmal einen gewissen Radius erreicht. Zum Inhaltlichen hätten wir zum Schluss noch ein, zwei Anmerkungen. Und zwar ja, bei der Unterstützung, wenn man, also wenn man angeklagt ist, so durch ein juristisches Verfahren hinweg begleitet, dann wirkt es oft so, wie wenn man sich so auf die Kategorien des Staates einlässt und also als ob man sich so auf Forderungen beschränkt nach einer milden Strafe oder nach einem Freispruch oder als ob wir halt selber mit dieser Kategorie von Schuld und Unschuld arbeiten würden, die der Staat ja immer aufmacht. Also natürlich ist es wichtig, so im Nachhinein klarzustellen, dass die Gewalt wirklich von der Polizei ausgegangen ist. Aber ja, es soll nicht so wirken, wie wenn wir uns damit abfinden, dass der Staat sich überhaupt anmaßt, über uns zu richten und dass er definiert, was überhaupt eine legitime Gewalt ist. Also das ist halt auch eine Machtdemonstration des Staates, dass er sagt, die Polizei, nur die Gewalt, die von dem Staat ausgeht, ist berechtigt. Natürlich ist es sinnvoll, so die schwachen Instrumente, die man vor Gericht hat, auch zu nutzen. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Aber unserer Meinung nach muss auch klar immer rüberkommen, dass wir so die Idee von Gerichten und von Knastsystemen und von Staatlichkeit als ein Ganzes ablehnen. Also, dass wir gegen jede Polizeigewalt sind, gegen wen sie sich auch richtet. Also, weil es halt ein Ausdruck von staatlicher Gewalt ist. Und das alles vor dem Hintergrund, dass der Staat halt, wie wir jetzt gehört haben, einfach Repression auch nutzt und immer nutzen wird, um soziale Gegenbewegungen klein zu halten, um sie zu unterdrücken und um den Status quo einfach aufrechtzuerhalten. Genau. Und mit der Kampagne wollen wir deswegen halt auch klar machen, dass so eine Antirepressionsarbeit nicht immer nur ein Abwehrkampf sein muss. Also als die ist es ja oft verschrien, deswegen interessieren sich da oft auch wenig Leute dafür und man läuft immer recht zäh. Wir glauben nämlich, dass Antirepressionsarbeit halt auch einen, wenn man sie halt umfassend führt, auch einen möglichen Anknüpfungspunkt bilden kann für die verschiedenen Kämpfe, die wir laufend führen. Also die mehr miteinander in Verbindung zu setzen und da sie auch auf eine Weise zu führen, die immer auch eine antistaatliche Perspektive beinhaltet, die über das Jetzt hinaus führt und die auch nicht einzelne Dimensionen von Unterdrückung vernachlässigt. Weil jetzt hat, also beispielsweise die radikale Ablehnung des einen, zum Beispiel von Abschiebung oder von einem Knast, wenn man das radikal ablehnt, dann führt es eigentlich auch, muss es dazu führen, zwangsläufig zu einer Verwerfung von dem, worauf es aufbaut, also Nationen und Staaten halt. Genau, deswegen darf und soll das hier jetzt halt auch gerne als ein Aufruf verstanden werden, das zu tun, also die Kämpfe miteinander in Verbindung zu setzen, wenn möglich auch eine Perspektive nach vorne zu entwickeln, also gleichzeitig auch aufzuzeigen, wie denn unsere Idee aussieht von dem Leben ohne Knäste, von der Gesellschaft ohne Knäste, weil da gibt es ja Ansätze, genannt sind jetzt die Transformative Justice, Community Accountability, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten halt, wie man eine Gesellschaft auch ohne Strafe organisieren könnte. Ja, die Kampagne ist inhaltlich ziemlich offen. Ihr habt gemerkt, es kann mit relativ vielen Themen gefüllt werden. Und wenn ihr jetzt halt Bock habt, euch dazu irgendwie zu verhalten, dann schaut halt auch einfach gerne, was ihr, wozu ihr gerade schon arbeitet und wie ihr das mit dazu in Bezug setzen könnt. Das kann recht einfach sein. Und auch so die Art, wie Solidarität gezeigt werden kann, bemisst sich natürlich immer daran, worauf man so Bock hat und was für Aktionsformen ihr bevorzugt. Okay, das war's jetzt halt, endlich. Ich habe am Ende jetzt nur noch ein paar Links, also so die Kampagnen-Webseite, wo ihr euch wo ihr irgendwelche Bilder vielleicht von Aktionen oder Ankündigungen hinschicken könnt. Dann mal unter Facebook, die Widerstand Bayern 30, also ist leider nur bei Facebook, die Bündnisseite. Und unten, es hat sich in Nürnberg ein ziemlich cooles antirassistisches SchülerInnenbündnis im Nachgang des 31. Mai gegründet. Da kann man, das kann man sich auch mal anschauen. Die machen immer noch ziemlich coole Arbeit. Damit sind wir jetzt am Ende. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, Diskussionen, gerne. Also kein Stress, einfach her damit. Oder, ja, wir machen mal Pause, setzen uns zusammen. Oder Pause, kleine Runde, wie ihr wollt.